Braucht man unbedingt einen Schuldigen? Nein. Was man braucht, ist ein Verbrechen. Verstehen Sie das ganz genau? Man hat nichts gegen Sie persönlich. Begreifen Sie, dass wir Ihnen helfen wollen. Um eine solidere wirtschaftliche und soziale Stellung zu erreichen. Ja, warum nicht? Erlauben Sie uns, Sie zu vergessen. Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie da sagen. Es kommt mir so vor, als ob Sie mit jemand anderem sprechen. Ja, genau das ist es. Sie sind jemand anderer. Jammern Sie nicht, Mann. Sie haben so viele Identitäten. Geben Sie eine auf und behalten Sie die anderen. Was macht Ihnen das schon aus? Was empfehlen Sie mir? Tun Sie nichts. Bleiben Sie ruhig. Die Situationen werden sich von alleine ergeben. Wenn Sie intelligent sind, werden Sie es merken und dementsprechend handeln. Und merken Sie sich das zu Ihrem eigenen Vorteil. Wir interessieren uns ausschließlich für Ihren Namen. Ihr Name, nicht Sie, wird das Verbrechen sein. Guten Abend, Herr Diplom-Ingenieur. Felix Maldonado. Vorsicht, Vorsicht. Ich vergaß.